Deutschlandfunk. Hörspiel. Heute wieder mit dem Hörspiel des Monats. Die begehrte Auszeichnung der Akademie der Darstellenden Künste ging diesmal an eine Koproduktion des Hessischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk. In der Begründung der Jury heißt es: Die Evangelien gehören zu den Grundtexten der Menschheit. Der Schriftsteller Arnold Stadler hat in seinem Roman Salvatore einen neuen Zugang zur Heiligen Schrift des Christentums gefunden. Er deckt seine Erfahrung mit Pasolinis berühmtem Film Das erste Evangelium nach Matthäus über seine Deutung. Der Hörspielregisseur Oliver Sturm denkt in seiner Adaption von Stadlers Text diese Verbindung zu Ende, indem er die Leidensgeschichte Christi mit der Ermordung des radikalen italienischen Schriftstellers kurzschließt. In seinem Hörspiel entsteht eine faszinierende Schichtung verschiedener Erzählebenen. Arnold Stadler kommt dabei sowohl als Erzählerfigur wie im Originalton zum Zuge. Oliver Sturms Zugriff auf das Neue Testament in der Bibelreihe des Hessischen Rundfunks gelingt eine politische Aktualisierung, die unter die Haut geht. Im Anschluss an das Hörspiel des Monats, wie gewohnt, unser Hörspielmagazin mit Themen aus der Welt der akustischen Kunst. Am Mikrofon Michael Langer. Evangelium Pasolini. Hörspiel von Arnold Stadler und Oliver Sturm. Ja, sollen wir mal anfangen. Das ist natürlich ein Film. Da kommt erst einmal der Produzent. Alfredo Bini presenta. Il Vangelo secondo Matteo. Un film di Pier Paolo Pasolini. Cristo, Enrico Irasocchi. Maria, Margarita Caruso, Susanna Pasolini. Giuseppe, Marcello Morante, Giovanni Battista, Mario Socrate. Alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni 23. Dem lieben, frohen und familiären Angedenken an Papst Johannes den 23. Das Besondere an dem Film ist, dass dem Film ja eines der berühmtesten Bücher der Literaturgeschichte zugrunde liegt. Und das ist das Matthäusevangelium, eines der vier Evangelien, und dass es Pasolini gemacht hat, den Film. Das war in den Jahren, den frühen 60er Jahren, da saß er einmal in Assisi fest. Die Straßen waren gesperrt, weil der Papst, Johannes der 23., mit dem Zug dahin gefahren war. Und Pasolini hat sich zuerst geärgert, weil er nicht weg konnte und festsaß. Und dann hat er die Bibel entdeckt. Vielleicht im Nachttischchen im Hotel, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle war da eine Bibel. Und da ging es ihm wie Brecht, der einmal doch aus Mangel an Schundromanen die Bibel gerne las und überhaupt gefragt von der Zeitschrift Die Dame, 1930 war das, glaube ich, welches Buch ist das Wichtigste für Sie? Und dann sagt er, Sie werden lachen, die Bibel. Totale, Haus der Maria, außentags. Nazareth. Was wir jetzt hier sehen, da kommt ja schon das Hauptgesicht, die Conditio sine qua non, nämlich Maria. Und das ist Josef, ihr etwas tatenloser Gatte. Jetzt gucken Sie so, da ist was passiert. Ja, die ist schwanger, die sind aber gar nicht verheiratet. Szene 1. Halbtotale auf Maria. Sie ist noch ein Mädchen, aber ihr Blick ist zutiefst erwachsen. Aus ihm leuchtet der besiegte Schmerz. Ein Schmerz, den man in der Welt der Bauern empfindet. Sie ist ein jüdisches Mädchen, braun, natürlich, aus dem Volke, wie man sagt, wie man sie zu Tausenden sieht, mit ihrem vermeintlich gesunden Teint und ihrem Schicksal, nichts als lebende Demut zu sein. Dennoch ist in ihr etwas Königliches. Etwas, das mich immer an die Madonna del Parto von Piero della Francesca in San Sepolcro erinnert. Noch Kind und schon Mutter. Die Geburt Jesu Christi geschah aber also. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war. Von dem Heiligen Geist. Nahaufnahme. Josef. Ein Handwerker, Anfang 30, ein schöner, einfacher Mann, stark und eigentlich nichts Besonderes. Ein beliebiger Erstgeborener aus einer Familie vom Lande. Mit seinen simplen und ein wenig tristen Idealen von Arbeit und einem Leben aus Opfern und Ehrlichkeit. Das war dann, wie man es nennt, in der Antike Parthenogenese, eine Jungfrauengeburt. Nahe. Josef. Das schmerzvolle Schweigen wird nun durch Tränen getrübt. Aber der junge Mann beherrscht sich, senkt die Augen und dreht sich um. Er läuft jetzt davon, ist betrübt und denkt, es lässt er sie sitzen, Josef. Weil er dachte, die Maria, die kriegt jetzt ein Kind, aber das ist ja nicht von mir. Da läuft er davon. Pasolini zeigt das sehr schön. Sie gucken nicht gerade so, wie als würden sie sich gleich sagen, das schaffen wir. Indem er aber also gedachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach. Und jetzt sehen wir die Wohnlandschaft von Matera. Das soll aber Nazareth sein. Er ist mit einem Pater hingefahren aus Assisi und hat sich alles angeschaut. Dann kam er aber darauf und ging in die Basilikata und hat das in der Gegend von Matera aufgenommen. Jetzt schläft er. Bald kommt ein Traum. Eine tiefe Stille, wie in höchster Erwartung. Und im Gegenschuss vor der Landschaft alles Licht und Stille. Halbtotale. Der Engel des Herrn, der Josef anblickt und sagt, Giuseppe, figlio di David, prendi pure con te senza esitazione Maria tua sposa. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen, denn ihr Kind ist aus dem Heiligen Geist. Ja. Sie wird einen Sohn gebären, dem du den Namen Jesus geben sollst, denn er ist es, der sein Volk von seinen Sünden erretten wird. Das war die Annunciatio, die Verkündigung des Erzengels Gabriel an Maria, an Josef. Ich sage Annunciatio, Verkündigung. Es war einmal ein junger Seminarist, der in der Frühmesse an aller Seelen den zukünftigen Papst das Requiem feiern sah und hörte. Der junge Seminarist war ich selbst, Arnold Stadler, damals 21, und der zukünftige Papst war Johannes Paul I., Albino Luciani, der einen Monat nach seiner Krönung im September 1978 tot im Bett des Papstpalastes lag. Als ich aus der Kirche herauskam, sah ich die Schlagzeilen am Kiosk, der damals noch auf dem Markusplatz stand. Pier Pasolini morte a Ostia. Auf einem Bolzplatz ermordet. Ermordet in der Nacht von Allerheiligen auf aller Seelen. Die erste, die am frühen Morgen auf eine grauenhaft entstellte Leiche stieß, war eine Hausfrau namens Maria Teresa Lollobrigida, die mit ihrem Mann und ihrem Hund den toten Pasolini am Morgen im Dreck von Ostia entdeckte. Zunächst hatte sie es für Müll gehalten, dann... Ich dachte, es wäre ein toter Hund. Es war am Allerseelenmorgen. Ich ging mit meinem Mann und meinem Hund wie immer am Sonntagmorgen spazieren. Lollobrigida stößt auf einen toten Körper im ebenerdigen Brachland am Meer, dem aufgegebenen Idroscalo von Ostia, am Morgen von Allerseelen 1975. Ich sagte zu meinem Mann, du, da liegt was. Und schon war Michelangelo bei diesem Ding, das da auf dem Weg lag. Unser Hund war der Erste. Ich sagte zu Alfredo, was hat Michelangelo denn da wieder entdeckt? Draußen, Tag. Josef, mit nun offenen Augen, der erstaunt vor sich die große leere Landschaft liegen sieht. Mit ihrem Licht, mit ihren Geräuschen. Süße Zeichen, ewige Zeichen der flüchtigen Existenz. Da nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen, und nahm sein Gemahl zu sich. Und da steht sie schon mit ihrem Bauch, mit ihrem Gesicht. Und da kommt jetzt dieser Josef heran. Jetzt machen sie fast schon ein Gesicht so wie, das schaffen wir. Sie lächeln und alles ist gut. Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar und hieß ihn Jesus. Nahe. Maria mit dem Kind, das an ihrer Brust trinkt. Eine ganz reine, jedoch realistische Mutterschaft. Halbtotale. Das Kind von Maria trinkt jetzt nicht an ihrer Brust, sondern es spielt und strampelt dabei mit Händen und Beinen, stark und sanft zugleich. Josef ist mit einer handwerklichen Tischlerarbeit beschäftigt. Pasolini wurde in der Nacht des 2. November 1975 ermordet. Am späten Nachmittag noch hatte er dem Journalisten Furio Colombo ein Interview gegeben. Sie sprechen über seinen letzten Film, Salò oder die 120 Tage von Sodom. Was ist, fragt Colombo, Ihrer Meinung nach Macht? Die erste Tragödie unseres Lebens ist die uns allen aufgebürdete und falsche Erziehung. Die uns nötigt, alles zu besitzen. Zu jeglichem Preis. Im Kern kann man unsere Erziehung mit den Worten zusammenfassen: haben, besitzen und zerstören. Vertreter des Establishments würden wohl einen Aufsichtsrat oder eine Aktienmanipulation benutzen. Leute aus den benachteiligten Schichten würden eine Eisenstange nehmen. Grundsätzlich nimmt man eine Eisenstange, um gewaltsam das zu bekommen, was man möchte. Ich dachte erst, es sei ein anderer Hund. Wir gingen näher. Und da sahen wir, dass es sich um einen Menschen handelte. Ich sah, wie Michelangelo an ihm herumschnupperte. Ich schrie, vai, vai, vieni qua! Abends war er mit einem Freund zum Essen verabredet. Seine Leiche aber wurde auf einer Brache in Ostia, nicht weit von Rom entfernt, gefunden. Die kriminalistischen Untersuchungen ergaben, dass Pasolini mehrfach mit seinem eigenen Wagen überfahren wurde. Einem Alfa Romeo 2000 GT Veloce, mit dem er in der Nacht verschwunden war. Manchmal war ich so geil, dass ich das Schlüsselloch ausgeleckt hätte, hinter dem mein Leben lag. Und ich dachte noch, es sei ein Hund. Halbtotale. Josef, der sich ihr schweigend nähert. Nahe. Maria schaut ihn an. Gegenschnitt. Josef mit einem tiefen, einfachen Lächeln, das ihn ganz erleuchtet. Nach dem Matthäusevangelium ist diese Frau Maria, die gar nicht sprechen wird im Film, die Conditio sine qua non, die Bedingung der Möglichkeit des Ganzen. Films und heiles Geschehens. Sehr kräftiges Licht. Oh, wunderbar. Die heiligen drei Könige oder die drei Weisen aus dem Morgenlande. Die kommen da von weit her. Mit ihren Gaben. Halbtotale. Leute, die sich um sie drängen. Hausnachbarn, Jungen von der Straße. Die drei Könige treten vor und knien nieder, um es anzubeten, dieses sanfte und starke Kind, das vor Freude in die Luft tritt. Weihrauch, Myrrhe und Gold haben die mitgebracht. Sie beten es an, vor Maria, die kindlich erstaunt ist, vor Josef, der seine Arbeit unterbrochen hat. Und jetzt hören wir Odetta singen. Sometimes I feel like a motherless child. Ja. einsamer geht's nicht. Also das ist großartig, wie Pasolini jetzt die Einsamkeit Gegenwart werden lässt, wie eine Stimme gleichzeitig singt und weint. Das ist ein metaphysischer Augenblick, wo es von hier nach dort geht. Und so steht es bei Matthäus und so wollte das Pasolini auch zeigen. Das Ganze soll in einem Stall sein, also der Kontrast von König und Stall. Und dass unsere Zeit, Rechnung, datiert wird von diesem Stall her, von diesem Ereignis her, Bethlehem. Wir rechnen alle, auch, was weiß ich, wo in Frankfurt, im Börsenviertel, die Termine und die Daten, die Uhrzeiten, unsere Kalender sind berechnet nach diesem, was ich jetzt hier sehe, nach der Geburt Jesu in Bethlehem. Halbtotale. Die drei Könige kommen aus dem Haus von Josef und treten vor. Kamera folgt ihnen. Als sie in der Nähe des Engels sind, stellt er sich vor sie und er führt sie. Man sieht sie jetzt von hinten, wie sie sich entfernen in der großen Landschaft. Im Licht des Morgens sind wieder die Geräusche, die alltäglichen Stimmen zu hören. Der Gesang eines kleinen Vogels steigt auf und er zittert im Frieden der wiedererwachten Welt. Und dann fragt König Herodes, so steht es im Text, wir wollen den König der Juden besuchen. Und wo ist er? Er will es wissen. Totale. Palast von König Herodes. Nahaufnahme auf die Gesichter der Staatsleute. Das sind so richtige Fressen, wie es sie gibt. Schöne Gesichter. Und Herodes hat Angst vor Konkurrenz. Und jetzt zitiert einer der drei Könige die Prophezeiung aus dem Buch Jesaja, dass in Bethlehem, nicht die geringste der Fürstenstädte in Juda, also dass dort der Erlöser geboren werde. Ich sprach den Satz nicht zu Ende, weil ich vom Film so ergriffen war. Jetzt kommt eine schlimme Geschichte. Die ist von heute. Da kommt der Engel wieder, sagt, sie sollen ganz schnell fliehen. Es geht um Leib und Leben. Und dann auf nach Ägypten. Haus von Josef, innen dunkel. Halbtotale. Engel des Herrn, schweigsam in einer Ecke. Alle schlafen. Maria und das Kind in ihrem kleinen Bett. Josef in seinem Bett. Und auch der Hund schläft in seiner Ecke. Die Dinge und Gegenstände wie verloren im blassen Licht vor Sonnenaufgang. Nahe, Josef, der einen wundersamen Traum träumt. Halbtotale. Engel des Herrn, der im Schlaf zu ihm spricht. Alzati, prendi con te il bambino e la madre e fuggi in Egitto. E resta là fino a che io ti avverta, che Erode sta per cercare il bambino e farlo perire. Steh auf. Nimm das Kind und seine Mutter und fliehe nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will nach dem Kind suchen, um es zu töten. Da Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, ward er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren. Nun die ewige Szene einer Flucht. Hastig aufgehäufter Hausrat, die lieben Dinge, die schweigend zusammengesuchten Erinnerungsstücke, ein Esel, auf dem man reiten kann, das schlafende Kind mit zarter Hast in Lumpen gewickelt. Und jetzt kommt merkwürdigerweise, höre ich, den Introitus aus dem letzten Teil vom Matthäusevangelium. Wir setzen uns am Grabe nieder. Es wird eine Fluchtgeschichte jetzt gezeigt. Maria, Josef und Jesus, eine Flüchtlingsfamilie aus dem Jahre 1 nach Christus nach Bethlehem. Nahaufnahme. Josef und Maria blicken zurück, demütig eingeschlossen in das Schicksal und die Gnade ihres Schmerzes. Sie überwinden die Tränen. Aber eine Träne blitzt in Marias Auge auf und trocknet dann in diesem Auge, das ihr verlorenes Haus dort unten betrachtet. Ja, dem hat Pasolini sehr viel Raum gegeben, dieser Kindheits- und Jugenderzählung. Das sind nur ein paar Seiten im Originaltext. Schön wie der Hahn kräht. Für mich ist das Krähen der Hähne mit das Schönste, was es gibt an Musik. Battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Nella sua mano tiene il ventilabro e monderà interamente la sua aia e raccoglierà il grano suo nel granaio, ma la pura la brucerà in un fuoco inestinguibile. Ich habe eine fast unausdrückbare Vorstellung von Christus. Er könnte alles sein. Und in der Tat suche ich ihn überall. Ich habe ihn in Israel gesucht, in Sizilien, in Rom, in Mailand. Ich habe an russische Dichter gedacht, an amerikanische Dichter. Ja, vielleicht suche ich ihn unter den Poeten. Ja, ich finde dieses Schwarz-Weiß so eindringlich. Und jetzt dieses Gesicht von Jesus. Im wahren Leben ein Baske, der in jungen Jahren eines Tages vor der Tür Pasolinis stand, klingelte. Pasolini wollte als Jesus ursprünglich einen Schriftsteller. Ja, und hier sehe ich Jesus auf mich zukommen. Der kommt nämlich direkt in Schwarz-Weiß auf mich zu. Und ich sehe es. Kamerafahrt auf zwei junge Männer, die das Netz ins Wasser werfen. Petrus und Andreas, Halbtotale, vollkommen gefangen in ihrer harten, schweigenden Arbeit. Nahaufnahme: Christus, der zu ihnen kommt und sie ansieht. Kamerafahrt, bis er dann stehen bleibt und sagt: Petrus, Andreas, folget mir und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und gleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Totale auf Nahaufnahme der beiden Brüder, die ihn erstaunt und bewegt anschauen. Kamerafahrt auf Nahaufnahme von Christus, der sie brüderlich ansieht. Halbtotale der beiden Brüder, die zu Christus kommen, mit Kamerafahrt von ihnen weg. Harter Schnitt. Einstellung 70. Kamerafahrt auf drei Männer. Den alten Zebedäus und seine Söhne Jakob und Johannes. Auch sie sind am Ufer, auf einem Boot, und sie reparieren, ruhig, gebeugt pfeifend, die Netze. Nahaufnahme. Christus tritt hervor, mit Kamerafahrt zu ihnen hin, bis er anhält und, ohne die Stimme zu heben, mit brüderlichster Einfachheit sagt: Jakob und Johannes, Söhne des Zebedäus, kommt mit mir. Und gleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Kamerafahrt auf Nahaufnahme der Gesichter: Pietro, Petrus, Andrea, Andreas, Giacomo, Jakob, Giovanni, Johannes, Filippo, Filippos, Tommaso, Thomas, Simone, Simon, Bartolomeo, Bartolomeos, Taddeo, Taddeos, Giacomo di Alfeo, Jakob, Sohn des Alfeos, Matteo, Matteos, Giuda Iscariota, Judas Iscariot. Gesichter. Sie haben gewartet, das ist Advent. Die haben Adventsgesichter. Ich sende euch aus wie Schafe unter die Wölfe. Ihr werdet verhasst sein um meines Namens willen. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Wer Vater oder Mutter, wer den Sohn oder die Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Er durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündete die Heilsbotschaft vom Reiche und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volke. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in ganz Syrien, und sie brachten alle Leidenden zu ihm, Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie. Kamerafahrt, ein Knäuel menschlicher Körper, die sich wie Schlangen winden, schreiend, jammernd, heulend. Pasolini wollte seinen Menschen etwas zeigen. Und das war die Welt, die er beschrieben hat, und die Menschen, die er beschrieben hat, die gefährdet waren, die Menschen in ihrer Armut und Anmut, die Anmut der Armen, die Pasolini so liebte. Ob es jetzt in den Borgate war, in den römischen Vorstädten, die Menschen, oder auf dem Land in der Gegend von Tagliamento, die ihre Würde hatten. Und Armut war früher in der Zeit noch nicht etwas Minderwertiges. Das ist erst gekommen mit dem Konsumismus. Anstelle des sengenden Mittagslichts nun das sanfte Licht des Sonnenunterganges. Nahaufnahme. Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Selig die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Ihr seid das Salz der Erde. Aber wenn das Salz seinen Geschmack verliert, wie soll man ihm dann den Geschmack wiedergeben? Nacht. Man sieht sein Gesicht kaum. Nur die Augen leuchten. Glaubt nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu verbessern. Ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht über die Gerechtigkeit der Schreiber und Pharisäer triumphiert, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ich glaube, dass auch Momente der Expressivität poetica, die ich vorher gesagt habe, fundamental. Die Gestalt Christi müsste die gleiche Gestalt haben wie ein Widerstand. Etwas, das dem Leben, wie es sich im modernen Menschen herausbildet, radikal widerspricht. Seiner grauen Orgie aus Zynismus, Ironie, praktischer Brutalität, Kompromiss, Konformismus, Glorifizierung der eigenen Identität gegenüber der Masse, Hass gegenüber jeder Andersartigkeit, theologischem Groll ohne Religion. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich sage euch, nicht den bösen Menschen zu widerstehen. Jedem, der dich auf die rechte Wange schlägt, biete auch die linke Wange dar. Wer dich verklagen will, um dir dein Kleid zu nehmen, dem überlass auch den Mantel. Wer dich bittet, dem gib. Und dem, der sich von dir etwas leihen will, dreh nicht die Schultern zu. Die Bergpredigt ist das Herzstück, die Barmherzigkeit nämlich, ist das Wesen Jesu, Sprache wird in unvergänglichen Sätzen. Jeder dieser Verse hat Weltkarriere gemacht. Sie glauben nicht, wie viele unzählige Bücher sich an einen einzigen Vers aus der Bibel lehnen. Nacht. Ein Gewitter tobt. Der Donner ist furchterregend und die Blitze sind blendend. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorget euch nicht um euer Leben, was ihr essen werdet, noch um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als das Kleid? Der Pasolini vom Anfang ist nicht der vom Ende. Er hat sich selber sogar als Atheisten bezeichnet, zeitweise. Ich liebe diesen Jesus aus ganzem Herzen. Ich liebe diesen Jesus aus ganzem Herzen. Das ist ein Schlüsselsatz, der mir diesen Film glaubwürdig macht. Ich möchte nicht sagen verständlich, sondern glaubwürdig. Nahaufnahme. Gesicht eines Besessenen, der schreit, jammert, sich verdreht. Kamerafahrt rückwärts, bis der Besessene in Halbtotale zu sehen ist, während sich die arme Menge um ihn herum drängt. Erbarmen. ein tätiges, in eine Handlung umgesetztes Mitleid, das ist das Erbarmen. Das Mitleid an sich führt nicht sehr viel weiter. Das ist eine edle Regung, die wir haben, wenn wir den Bus sehen, mit dem, da habe ich geweint, muss ich sagen, vor ein paar Tagen, als ich sah, wie dieser Mob, wir sind das Volk, rief, und wie so ein Polizist, ein Sächsischer, diesen Jungen rauszerrte und diese Menschen aus dem Bus rauszerrte, die weinten. Und das fand ich schauderhaft. Panorama über die Landschaft. Eine Gruppe Pharisäer nähert sich. Nahaufnahme Pharisäer. Hohe turmartige Kopfbedeckungen, wie bei Piero della Francesca. Die Jünger essen das Brot. Pharisäer? Siehe, am Sabbat tun deine Jünger etwas, was am Sabbat nicht erlaubt ist. Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er die Schaubrote nahm? Deine Jünger übertreten die Überlieferung der Alten. Ich aber sage euch, hier ist Größeres als der Tempel. Hättet ihr begriffen, was es bedeutet, erbarmen will ich, nicht Opfer, hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn wahrlich, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Ein Krüppel nähert sich mit grässlich verdrehten Füßen. Pharisäer? Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Wer von euch würde ein Schaf, das am Sabbat in eine Grube fällt, nicht packen und wieder herausholen? Wie viel mehr wert ist ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, Gutes zu tun am Sabbat. Christus zum Krüppel? Lass deine Krücken fallen. Der Krüppel lässt die Krücken fallen und kann gehen. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erwählte, an dem meine Seele ein Wohlgefallen hat. Halbtotale. Jesus und seine Jünger entfernen sich in die Landschaft hinein. Pharisäer schauen ihm mit zornigen Blicken nach. Wir müssen ein Mittel finden, ihn zu töten. Wieder eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. Wir müssen irgendein Mittel finden, ihn zu töten, sagt der eine. Wir hören die ganze Zeit Bach dazu. Christus ruft den Pharisäern hinterher. Natterngezücht! Wie könnt ihr gute Dinge reden, wenn ihr böse seid? Der gute Mensch zieht aus einem guten Schatz gute Dinge. Und der böse Mensch zieht aus einem üblen Schatz böse Dinge. Nun sage ich euch, dass die Menschen über jedes müßige Wort, das sie sprechen, am Tag des Gerichts Rechenschaft abzulegen haben. Si è chiusa con questi fischi la mostra del cinema. Furono i soli fischi non meritati. Francesco Rosi non si formalizzò. Beleidigungen und Pfiffe, Schimpfwörter und faule Eier empfingen Pier Paolo Pasolini bei seinem Eintreffen am Palazzo del Cinema. Vielleicht habe ich gerade, weil ich so wenig katholisch bin, das Evangelium so lieben und einen Film daraus machen können. Ich trage nicht die inneren Widerstände gegen die Religion in mir, die einen Marxisten behindern, der im Grunde aber ein bürgerlicher Katholik ist. Viele, gerade der marxistischen Kritiker, reagierten mit Wut auf den Film. Nein, das ist weder sakrale Kunst noch überhaupt Kunst. Es ist nichts. Neben Nazarin von Buñuel ist Pasolinis Film eine kleine, beschränkte Sache. Ein Handelsbetrug. Ich habe darin, als ich ihn sah, die fettigen Kutten und die schrägen Blicke der Beichtväter wiedergefunden. Ich habe alles wiedergefunden, was ich hasse. Die Neigung zur Verwirrung, die Unverantwortlichkeit, die leeren, einladenden Blicke, die Lüge. Das ist ein toller Dummkopf. Der gefällt mir. Einer, der sagt, was, weil, ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Also, dem sieht man die Dummheit an. Und das gefällt mir aber. In meinem Film tun sich Abgründe verschiedener Dimensionen auf. In Acatone habe ich selbst erzählt. Hier nicht, weil ich nicht gläubig bin. Ich könnte unmöglich als Ungläubiger, als Marxist, die Geschichte des Sohnes Gottes erzählen. Mit der sozusagen prosodischen Treue zum Evangelium. Also habe ich das Evangelium Matthäus durch die Augen eines anderen erzählen müssen, der nicht ich bin. Nämlich durch die Augen eines Gläubigen. Ich habe es sozusagen in freier, indirekter Rede getan. Pasolini traf Sartre im Café des Hotels Pont Royal. Die Linke, sagte Sartre, hat die Frage des Evangeliums verdrängt. Sie kann nichts anfangen mit der Christologie. Sie befürchtet, das Martyrium des Lumpenproletariats könnte auf die eine oder andere Weise wie das Martyrium Christi interpretiert werden. Die Debatte wird hart sein, gerade wegen der Figur des Christus, mit der die Linke nicht umgehen kann. Einstellung 85. Platz eines Dorfes bei Jerusalem. Schnitt: Kerker. Johannes der Täufer liegt nachdenklich auf dem Steinboden. Schnitt: Hof des Palastes des Vierfürsten Herodes. Totale: Salome tanzt vor ihrem Vater. Auf Einflüsterung ihrer Mutter bittet sie ihn: Gib mir auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Schnitt. Kerker, Schergen fesseln den Johannes. Wie auf einem Gemälde Caravaggios holt einer mit dem Messer aus zur Enthauptung des Propheten. Schnitt. Panorama. Weite Felder mit goldenem Korn, das im Wind knistert. Gedanken verloren arbeitet dort ein Bauer und ruft seinen Tieren zu. Außen, Himmel, Tag, ein Schwarm Tauben, die weißen Tauben Gottes, mit ekstatischem und verwirrendem Flügelschlag. Oh, das ist die Berufung des Petrus. Für wen halten mich die Leute? Einige sagen für Johannes den Täufer, andere für Elias oder für sonst einen der Propheten. Für wen haltet ihr mich aber? Fragt Jesus. Und dann kommt Petrus. Und dann kommt ein Satz, der jetzt im Petersdom oben steht, 2 Meter hoch in Buchstaben. Tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. Jetzt sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Selig bist du, Simon, Sohn des Jonas, sagt Jesus jetzt. Und das steht jetzt in Petersdom oben. Und ich sage dir, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Das hat die katholische Kirche genommen, als Grundgesetz, als Grundtext. Panorama auf das am Berg liegende Jerusalem. Halbtotale. Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Nahaufnahme, Jesus. Nahaufnahmen, Gesichter der Jünger. Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet, die ihn zum Tode verurteilen werden. Dann werden sie ihn den Heiden ausliefern, dass sie ihn verspotten, geißeln und kreuzigen. Aber am dritten Tage wird er auferstehen. Halbtotale. Das Tor von Jerusalem. Unbeweglich. Ein riesiges, realistisches Bild mit der Menge und der Sonne. Es ist Feiertagsstimmung. Elegante Leute kommen vorbei. Zu Fuß, zu Pferd, auf Kamelen. In dieses Bild platzt laut, überwältigend, mächtig wie nie die Musik hinein, die die Erfüllung der Weissagung ankündigt. Oh, das Gloria. Gratias tibi agimus aus dem Gloria der Hermollmesse. Da, die Kleinen, das ist Palmsonntag, das ist, der Herr ist da. Nun wirft die ganze Menge Mäntel und Zweige auf den Weg des Christus, der inmitten der zerlumpten und glücklichen Menge reitet. Die Stimme der Weissagung ist während der gesamten Sequenz weiterhin zu hören, begleitet vom lauten Motiv der Erfüllung. Hosianna dem Sohn Davids! Gesegnet sei, wer im Namen des Herrn kommt! Hosianna im höchsten Himmel! Und Christus tritt in der Menge, die Zweige und Tücher schwenkt, durch das Tor von Jerusalem. Es ist der Tag des Triumphs im Leben Jesu, dieser Palmsonntag. Totale des Tempels, der eine Art Markt ist. Händler, Geldwechsler, Jungen, die Lärm machen. Wieder eine große realistische Szene. Nahe? Christus, der schweigend schaut, während seine Augen sich langsam mit heiligem Zorn füllen. Und dann kriegt er jetzt eine Wutattacke. Jesus stößt die im Vorhof des Tempels. Da sind die Händler mit den Tauben und mit diesen Sachen, die da angeboten werden, Devotionalien und so. Und er wirft alles über den Haufen. Gibt's das? Nahaufnahme: Christus von Zorn ergriffen. In Halbtotale sowie verfolgt durch die Panoramakamera, Schrecken erregt. Mit einer Kraft, der jedermann nur mit Staunen und Furcht zusehen kann, beginnt er, die Tische der Geldwechsler umzuwerfen und die Stühle der Verkäufer. Tauben, die in einem frenetischen Schwarm davonfliegen. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Haus der Anbetung sein. Aber ihr macht daraus eine Räuberhöhle. Aus einem Fenster hoch oben verfolgen die Priester den Vorgang voller Missbilligung. Das sind die hohen Priester und Ältesten. Die sagen jetzt gleich, Ereo di morte, er muss weg. Es ist todesschuldig. Ja, Kunst der Fuge. Es ist Nacht. Eine ganz stille Nacht, in der man lediglich das geheimnisvolle Atmen hört. Großaufnahme. Haus Bethanien, Außenaufnahme. In diesem Schweigen sieht man, Halbtotale, jeden einzelnen der Körper der schlafenden Apostel. Einige auf dem Hof, einige im Haus. Judas quält etwas. Ich finde den Judas herzzerreißend, schon in der Bibel. Also das kann nicht sein, dass der einfach da an dem Baum hängen bleibt und dann von dort in die Hölle. Das ist nicht der Weg, der gewiesen wurde von diesem Salvatore. Non nasca più da te frutto in eterno. Da sieht man jetzt diesen Feigenbaum. Jetzt wird er gleich alle Blätter verlieren. Jesus sagt, das verflucht diesen Baum. Das ist eine harte Sache, dass Jesus den Baum verflucht. Du sollst in Ewigkeit keine Frucht mehr tragen. Nicht schön. Schnitt. Hof des Tempels, innen. Tag. Kamerafahrt auf eine Gruppe von Oberpriestern und Ältesten innerhalb des Tempels, die von oben aus einem Fenster Christus betrachten. Einer von ihnen, der sich besonders fanatisch zeigt, weil er der Schwächste ist, wendet sich zu Christus. Wer hat dir die Autorität gegeben, solche Dinge zu tun? Auch ich werde an euch nur eine einzige Frage richten. Und wenn ihr mir antwortet, dann werde auch ich euch sagen, aufgrund welcher Autorität ich diese Dinge tue. Wie ist es mit der Taufe des Johannes? Woher kam sie? Vom Himmel oder von den Menschen? Ein Priester, der eine armselige Fratze des Hasses zeigt und sein Gesicht verzerrt, will antworten im Schwung seiner blinden Überzeugung, aber ein anderer hält ihn zurück. Kaiphas. Kaiphas leise. Wenn wir sagen vom Himmel, dann wird er uns antworten, warum habt ihr ihm da nicht geglaubt? Und wenn wir sagen von den Menschen, dann müssten wir uns vor der Menge fürchten. Also sagen wir besser, wir wissen es nicht. Totale der Menge, die in schweigender Ungeduld dem Duell beiwohnt. Schnitt. Jesus. Also werde auch ich nicht sagen, mit welcher Vollmacht ich das tue. Das letzte Interview. Nur wenige Stunden vor seinem Tod wird Pasolini gefragt. Man sagt, sie seien nicht mehr in der Lage, zwischen Politik und Ideologie zu unterscheiden. Zwischen den jungen Leuten, die Faschisten sind, und denen, die es nicht sind. Wie ich schon zu Moravia sagte, liegt das Problem darin, ich zahle den Preis für das Leben, das ich geführt habe. Es ist, als ob ich zur Hölle hinabsteige. Zurück von meiner Reise, sollte ich jemals zurückkommen, würde ich andere Dinge, mehr Dinge erfahren haben als andere Leute. Schnitt. Jesus steht auf einem Felsen, die Menge läuft zusammen. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, che chiudete il regno dei cieli in faccia agli uomini. Auf den Lehrstuhl des Moses haben sich die Pharisäer und Schriftgelehrten gesetzt. Alles, was sie sagen, sollt ihr tun und einhalten. Aber nach ihren Werken sollt ihr euch nicht richten, denn sie handeln nicht danach. Schnitt. Aufmarschierendes Militär. Helme. Brustpanzer. Wehe euch Pharisäern und Schriftgelehrten! Die Soldaten hören nicht zu, schauen desinteressiert. Einer gähnt, einer streckt sich. Innen aber von Totgeborenem und Schmutz strotzen. Ein Soldat spuckt aus. Ihr blinden Wegführer! Ihr siebt Mücken, aber verschluckt ein Kamel! Schnitt. Christus kämpft sich durch die Menge, die Menschen folgen ihm. Schnitt. Das Militär ergreift Einzelne, nimmt sie fest. Jetzt ist er in der Mühle. Die ersten werden schon verhaftet, abgeführt von der Geheimpolizei. Und er redet sich im Kopf und Kragen. Das ist die große Rede, die Wehe-Rede. Ich habe daraus gemacht, wehe dir Fischbach am Bodensee. Das ist nämlich ein Ort, wo, wir haben ja gerade gehört in diesen Tagen, der Waffenexport noch einmal gesteigert. Ich weiß nicht, wie viel, 7,9 Milliarden, dann extra 1,6 Milliarden für Katar, für den Leopardpanzer und für die Haubitzen. Und dann fragt man sich, woher kommen denn die Flüchtlinge? Als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun. Und an Weihnachten singen sie Stille Nacht, Heilige Nacht in Fischbach und in Überlingen am Bodensee. Raum des letzten Abendmahls. Vorhof, einfach und nackt, jedoch festlich für das Passafest geschmückt. Christus und die 12 Apostel essen am Tisch. Sie essen schweigend, in einem langen und bedrückenden Schweigen. Eine Frau kommt mit einem Ölkrug und salbt Jesus das Haupt. Judas sieht verstört zu, innerlich erregt, vielleicht auch eifersüchtig auf die Berührung. Judas? Wozu all diese Verschwendung? Man hätte das Öl teuer verkaufen können und das Geld den Armen geben. Warum kränkt ihr diese Frau? Sie hat ein gutes Werk an mir vollbracht. Denn Arme habt ihr alle Zeit unter euch. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Ja, der Judas geht weg, ist er ganz durcheinander, versteht die Welt nicht mehr. Jetzt überlegt er, naja, ist nicht einverstanden. Und er geht zu den Ältesten und spricht einen an und sagt, how much, Schatzi, wie viel wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Halbtotale. Abendmahl, Judas wieder am Tisch. Alle essen schweigend. Einer von euch wird mich verraten. Der ist wieder zurückgekommen, der Judas. Der sitzt jetzt auch in der Runde. Ja, das ist ein harter Satz. Es wäre besser für ihn, er wäre nie geboren worden, sagt Jesus. Bin ich es? Fragt Judas. Du sagst es. Das heißt so viel wie ja. Halbtotale. Jesus, der ein Stück Brot ergreift, dann bricht er es und verteilt es an die einzelnen Apostel. Nehmet und esst. Das ist mein Leib. Dann ebenfalls mit Traurigkeit nimmt er einen Kelch, füllt ihn mit Wein. Trinkt alle, denn dies ist mein Blut, das Blut des Bündnisses, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Und es ist ganz, das ist die Weltnacht, ganz dunkel und finster. Keine Musik, nix. Vollkommen finster. Bis halt gar nicht mehr finster wird. Bei all diesen künstlichen Lichtquellen, auch nachts. Ölberg, außen. Mondnacht. Die Gruppe der Apostel, mit Christus in der Mitte, kommt zwischen den Olivenbäumen näher, verloren im feindlichen Schweigen der Nacht. Nahaufnahme. Petrus, der zu ihm geht und mit der Kraft der Einfalt sagt, wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, ich werde niemals Anstoß nehmen. Nahaufnahme. Christus geht weiter mit tiefer Traurigkeit im Gesicht. Wahrlich sage ich dir, noch in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Ja, das ist so liebenswürdig, dass ein Schwächling, der Unsportlichste sozusagen und der im darwinistischen Kontext der größte Versager, dass dem ausgerechnet diese Rolle dann zugesprochen wird. Das hat auch eine innerevangelische Logik, dass die Schwachen die Starken sind eigentlich. Ich habe eigentlich von diesem Pasolini-Film viel mehr, da ist mir dieser Jesus viel näher gekommen als über jedes theologische Kolloquium. Insofern ist Pasolini, das sage ich jetzt durchaus ernst, einer der großen Theologen des 20. Jahrhunderts, damit meine ich in unserer Zeit, in der Gegenwart. Christus entfernt sich von den Jüngern, Totale und Halbtotale, im Dickicht der Olivenbäume. Aus weiter Ferne hört man fröhliche Stimmen und Akkorde von Musikinstrumenten. Christus schaut lange mit verlorenen Augen in Richtung dieser Zeichen des menschlichen Lebens. Dann, ganz plötzlich, von schrecklicher Angst gepackt, wirft er sich bäuchlings auf die Erde. Mein Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Das immer das Erbarme dich. Und das Erbarme dich ist eine permanente Anrufung des Menschen, durch den Menschen Anrufung Gottes. Wenn ich das heute höre, bin ich nicht mehr ganz einverstanden mit diesem Cantus Firmus aus der Matthäus-Passion, weil es im Augenblick, so ist es heute jetzt, etwas Schöneres daraus macht, als es ist. Wenn ich ans Elend denke oder an Pasolini denke, wie er im Dreck lag, überfahren und so weiter. Und dazu hätte man jetzt auch Erbarme dich diese Musik einspielen können. Das fände ich aber eine falsche Musik. Das scheitert an der Realität. Diese Musik scheitert an der Realität. Für mich heute. Die Menge strömt in den Olivenhain. Unter ihnen ist Judas. Man sieht ihn kommen. Zunächst in Nahaufnahme und dann in Halbtotale. Und er möchte sich unter die übrigen Apostel mischen, die bei Christus sind. Er nähert sich ihm und umarmt ihn. Ich grüße dich, Rabbi. Nahaufnahme? Er küsst ihn. Nahaufnahme? Strahlend, überirdisch, Christus. O Freund, hierfür bist du gekommen? Stimmen, Schreie, Rufe, Befehle. Ein Soldat läuft, ein anderer folgt ihm. Sie kehren zurück, als wenn sie Gegenbefehle erhalten hätten. Petrus schaut zu. Christus steht dort, gebunden, und erwartet, sich selbst überlassen im Chaos eines schuldhaften Vorgangs. Jesus ist verhaftet, abgeführt, ist schon in dem Folterkeller. Ja, da geht es alles sehr zack, zack jetzt her. Ja, jetzt steht er vor Gericht. Da kommen die sogenannten falschen Zeugen. Ich habe gehört, ich habe gehört, ich habe gehört. Also, ja, das kennen wir. Sie wünschen sich also, wird Pasolini wenige Stunden vor seinem Tod gefragt, die Menschen als unwissende und zufriedene Hirten. Was ich meine ist, ich gehe hinunter in die Hölle und entdecke Dinge, die andere Leute nicht beschäftigen. Doch, Achtung, die Hölle steigt auf und kommt auch zu euch. Und es ist wahr, dass ihr Bedürfnis, mit einer Eisenstange zuzuschlagen, anzugreifen, zu töten, stark ist und willkürlich. Im Prozess, der vom Frühjahr 1976 an die Zeitungen füllte, war nur so viel herausgekommen. Pasolini war mit einem 17-Jährigen namens Giuseppe Pelosi, den er nahe der Stazione Termini aufgegabelt hatte, von Rom aus in seinem Alfa Romeo zur Idroscalo-Brache, einem traurigen Gelände bei Ostia, gefahren. Unterwegs noch Stopp in einer Bar namens Albiondo Tevere, unweit vom Ziel. Pelosi hatte Hunger. Die Mahlzeit des Henkers, Bier, Spaghetti aglio e olio. Dann nahebei die Ereignisse, die zum Tod führten. Sogenannte sexuelle Handlungen, mit Nägeln gespickte Holzlatten. fahren nun mit Pelosi am Steuer über Pasolini hinweg, mehrfach, ihn so liegen gelassen. Dann der Tod und mit 150 Kilometer in der Stunde davon. Dann der Prozess. Der Ragazzo di Vita behauptete, Pasolini habe von ihm Dinge verlangt, die nicht vereinbart gewesen seien. Da seien ihm die Sicherungen durchgebrannt. Später hat er widerrufen. Und schon während des Prozesses gab es Mutmaßungen über ein Komplott. Etwa ein Auftragsmord der Faschisten. Großaufnahme. Die Soldaten haben Christus aus seiner Zelle geholt und gefesselt. In ihrer Mitte führen sie ihn aus dem Haus von Kaifers heraus. Egli deve morire. Ora prendetelo e consegnatelo a Ponzio Pilato. Nahaufnahme. Judas bedeckt sich plötzlich das Gesicht mit seinen Händen. Als er die Hände einige Augenblicke später senkt, zittern Tränen in seinen Augen. Ich habe gesündigt, indem ich unschuldiges Blut verriet. Kaifers schaut ihn mit schreckenerregender Grausamkeit an. Kaifers? Was geht uns das an? Kümmer dich selbst darum. Halbtotale. Wie ein Automat lässt Judas die Silbermünzen auf die Erde fallen und entfernt sich dann schweigend. Wie ein Automat, während die Kamera ihn von hinten erfasst. Jetzt kommt der Judas, der arme Judas, und wirft ihnen das Geld, das er gekriegt hat. Sagt, das interessiert uns nicht mehr. Das war ein Lieferant von Information. Und jetzt hat er seine Schuldigkeit getan und jetzt kann er gehen. Ja, und so im Dreck, wie er jetzt ist, der Arme. Jetzt rennt er ganz schnell weg irgendwo hin. Er weiß noch nicht so genau, doch er weiß es. Er rennt zu jenem verfluchten, von Jesus verfluchten Feigenbaum. Es geht ganz schnell. Zieht sich auch noch aus, weil sonst kann man sich nicht so und nimmt irgendeinen Gürtel von seinem Gewand. Und jetzt hängt er dann so an diesem dürren Ast, so wie ihn Gott geschaffen hat oder auch nicht. Wieso, fragt der Journalist, sind für Sie die Dinge jetzt klarer? Ich möchte nicht mehr über mich sprechen. Vielleicht, weil ich schon zu viel gesagt habe. Jeder weiß, dass ich als Person meinen Preis für das zu zahlen habe, was ich sage. Andererseits sind da meine Bücher und Filme, die am Ende für mich zahlen werden. Vielleicht täusche ich mich, aber ich denke ständig, dass wir alle in Gefahr sind. Gerichtssaal. Tag. Nahaufnahme. Pontius Pilatus. Bist du der König der Juden? Nahaufnahme. Christus. Du sagst es. Totale. Oberpriester und die Ältesten, die im Chor Anschuldigungen herausschreien. Nahaufnahme. Christus. Schweigt. Nahe. Pontius Pilatus. Heute ist das Passafest. Und wie zu jedem Passafest möchte ich einen Häftling freilassen. Wen wollt ihr, dass ich euch freigebe? Barabbas oder Jesus? Genannt Christus. Großaufnahme der spärlichen Schar von Raudis im Hintergrund des Gerichtsgebäudes. Großaufnahme der Priester und der Amtsträger. Nahaufnahme Pilatus. Welchen der beiden wollt ihr, dass ich euch freigebe? Großaufnahme der Menge, die schreit. Lieber Barabbas! Dann rufen sie, ja, Barabbas. Aber das ist die Meute, von Canetti. Die ruft, kreuzige ihn. Die ganze Palette der menschlichen Möglichkeiten, Unmensch zu sein. Kleine Straßen in Jerusalem, Richtung Golgatha. Außenaufnahme. Tag. Panorama. Sie führen ihn aus dem Hof. Zwei, drei Helfer tragen ein Kreuz und geben es dann Christus, der es halten soll. All dies geschieht immer ganz rasch, hastig, fast heimlich. Denn es handelt sich um eine beliebige Exekution. Christus schwankt unter dem Gewicht des Kreuzes, wird fast ohnmächtig vor Anstrengung. Nahaufnahme und dann Panorama. Ein Soldat tritt zu ihm, und gibt ihm aus einer Feldflasche zu trinken. Italien war in einer Art Ausnahmezustand, vor allem in der Presse und im Fernsehen, voller Bilder und Kommentare zum grauenhaften Mord. Es war eine öffentliche Aufgewühltheit, wie ich sie bis zum Tod von Lady Diana nicht mehr erlebt habe. Alberto Moravias Grabrede, ein herausgeschriener Hymnus. Und es geht alles ganz schnell. Da sind zwar schon die zwei anderen Halunken. Halbtotale. Gebückte Soldaten schlagen die Nägel in die Hände und die Füße von Christus. Eine weitere Gesamtaufnahme erfasst den Vorgang zur Aufrichtung des Kreuzes. Erschrecklich. Ich mag das nicht sehen. Golgatha. Außen Tag. Nun sind alle drei Kreuze vor dem Himmel aufgerichtet. Christus und die beiden Räuber. Totale der Menge mit nach oben gerichteten Augen. Man sieht Johannes, versteckt in der Menge, und Josef von Arimathea und die Marien. Halbtotale. Christus und die Räuber, geschüttelt durch die ersten schrecklichen Krämpfe. Einer der Halbstarken, die am Fuße des Kreuzes hocken, ruft: Du, der du den Tempel zerstörst und ihn in 3 Tagen wieder aufbaust. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab. Da wusste Pasolini auch nicht mehr weiter. Das ist die Vollendungsmusik. Da wird gar nicht gezweifelt. Das muss jetzt einfach sein. Erfüllung der Schrift sozusagen. Nahaufnahme. Die 3 Gekreuzigten, die Todesqualen leiden. Christus ist nur noch ein Skelett. Bedeckt durch eine Schicht aus Blut und Schweiß. Padre mio, perché m'hai abbandonato? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nahaufnahme. Ein römischer Soldat, der ihn beeindruckt und mitleidsvoll anschaut. Dann, Halbtotale, greift er einen Schwamm, taucht ihn in einen Eimer Wasser und gießt Essig darauf, steckt den Schwamm auf einen Stab und reicht ihn zu den Lippen von Christus hinauf. Nahe, Christus im Todeskampf, der plötzlich einen lauten Schrei von sich gibt und dann unbeweglich bleibt, blind im Tod. Panoramaaufnahme. Jerusalem im Lichte der Morgendämmerung. Man hört ein Erdbeben grollen. Detailaufnahmen von Mauern und Häusern, die zusammenstürzen. Anführer der Soldaten. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Ja, da steht die Gruppe der, diese Frauen, Jüngerinnen, Mutter und Jüngerinnen und dann mit Johannes. Kreuzesabnahme, wir sehen, die gab es damals noch nicht, Franziskaner, das ist ein Orden der katholischen Kirche, die für den Film von großem Belang waren. In Assisi hat das ja begonnen. Die Idee hatte er in Assisi. Die Musik, die ich höre, russische Sakralmusik. Kamerafahrt, Grab und Grablegung. Die jungen Männer legen den Leichnam in das Grab, während die Frauen niederknien und beten. Dann rollen die jungen Männer einen riesigen Stein als Verschluss vor das Grab. Ja, sie trauern und das sieht glaubwürdig aus für mich. Da hat die Mutter von Pasolini hat ja noch gelebt, noch etliche Jahre nach dem Tod ihres Sohnes. Die wohnten sogar zusammen in einer Wohnung. War eine Symbiose. Ein Leben lang. Sehr nah. Die Frauen, die das durch den Stein verschlossene, schweigende Grab betrachten, Wächter, die auf das Grab aufpassen sollen, aber nicht wissen, was sie tun, die beiden Marien mit Blumen vom Felde. Plötzlich stürzt der das Grab verschließende Stein um, alle weichen erschrocken zurück und man sieht, das Grab ist leer. Maria, die Mutter, lächelt. Und jetzt kommt der Engel wieder vom Anfang. So che cercate Gesù il crocifisso. Egli non è qui, è risorto come disse. Andate e dite ai suoi discepoli, egli è risorto dai morti e vi precede in Galilea. E là lo vedrete. Nun steht auf dem Grab ein Engel des Herrn und lächelt. Leuchtend wie der Blitz und mit einem schneeweißen Kleid. Ich weiß, ihr sucht den gekreuzigten Jesus. Fürchtet euch nicht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ja, die Apokastasis ton Panton, die Versöhnung von allem mit allem, also diese, wie soll ich sagen, die Rettung der ganzen Welt, auch der Bösen, von allem, was je gelebt hat, das ist eine Forderung, die ich auch stelle. Totale. Man sieht Bauern, Frauen und Kinder und die 12 Apostel, wie sie über einen Hang rennen, so schnell die Füße tragen und sich um Jesus scharen, der mit wie von innen glühender Freude in der Landschaft steht. Ja, und jetzt kommt schon der Schlusssatz. Geht hin und unterweist alle Völker. Das ist die Missa Luba, die ich höre noch dazu. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. So hört es auf. Das ist eine Verheißung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Evangelium Pasolini. Hörspiel von Arnold Stadler und Oliver Sturm. Es sprachen Pasolini, Thilo Werner, Stadler, Udo Schenk, Bibel, Heinrich Gieskes, Christus, Hans-Jörg Krumpholz, Engel, Katharina Bach, Signora Lollobrigida, Monika Dorci und im Originalton Arnold Stadler. Besetzung Cordula Hut, Ton und Technik Ursula Potyra und Julia Kümmel. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Oliver Sturm. Produktion Hessischer Rundfunk und Deutschlandfunk 2016.